In der DVRK wurde neulich der Preis 6. Mai errichtet. Der Preis wird den Kunstschaffenden und Künstlern verliehen, die im Bereich Literatur und Kunst zur Schaffung der epochalen Meisterwerke beigetragen haben. Jüngst zeichnete der Zentralvorstand der Literatur- und Kunstschaffenden Koreas die Komponistin Baek Tzu vom staatlichen Folklore-Ensemble und die bildende Künstlerin Choi Son-hee vom Kunststudio Mansude, die im Jahre zu C105-2006 die Führung der Partei der Arbeit Koreas mit der erfolgreichen Schaffung der Meisterwerke unterstützt haben, mit dem Preis 6. Mai aus.